Dabei ist es inzwischen relativ egal geworden, was genau die Arbeit ist, die jemand verrichtet, was genau jemand erschafft und was das anderen Menschen bringen soll. Denn die Arbeit für sich wurde mit so viel Sinn aufgeladen, dass der Ballon irgendwann geplatzt ist. Heute sagen wir Arbeit, wenn wir unseren Trainingsplan im Fitnessstudio meinen oder 3 Stunden vor Instagram hocken. Wir singen Work, Work, Work, Work, Work, Work und haben keine Ahnung, was damit gemeint ist. Darin steckt am Ende das Eingeständnis davon, dass zwar aller Sinn aus der Arbeit entsteht, aber dass die Arbeit dazu nicht sinnvoll sein muss. Dem Arbeitslosen nehmen wir durch diese Haltung jede Möglichkeit, seinem Leben durch eine andere Tätigkeit als Lohnarbeit einen Sinn zu geben. Denn es ist ja nichts sinnvoll außer Arbeit, egal wie sinnlos diese ist.